Danke. Hier gibt's so viel Zoff zu Hause. Und der Partner meiner Mutter, das schreckt mich jedes Mal an. Jedes Mal. Manchmal weiß ich gar nicht, wie mein Leben weitergehen soll. Ich habe einfach richtig Angst. Ich habe Angst vor meiner Zukunft. Mit 12 Jahren wurde ich von meinem Stiefvater missbraucht. Danke, dass ihr zu mir haltet und zu mir steht, so wie ich bin. wirklich ist.